Mach hin, du hässliche Brillenschlange, die Party fängt gleich an. Ernie und Bert sind bestimmt auch Ernie, da. Ernie, immer dieser scheiß Ernie. Kannst nicht mal was anderes denken als an diese scheiß Handpuppen? Kotzt mich echt an, doch. Boah, halt die Fresse und komm, Hans. Und zieh den scheiß Pulli aus. Ja, blöde Schlampe. Guck mal, Bert, die fette Beimer geht mit Hans zu dieser Scheißparty. Guck mal, Bert. Na, tatsächlich, gut, dass wir da nicht hingehen. Die besäuft sich bestimmt wieder ohne Sinn und Verstand. Hallo. Ich hab 5 Pullen Wodka gesoffen, ich seh schon Schweine. Ich auch. Eins hat sich gerade neben mich gesetzt, heißt Helga und hat einen fetten. Ich besauf mich heute. Ernie wollte nämlich auch noch kommen, wisst ihr? Mein Gott, ist die Beimer wieder voll. Guck mal, Bert, jetzt kotzt die auch noch. Ist ja eklig. Helga! Helga! Die kann kotzen? Wie ein Pferd. Also ich weiß echt nicht, was du an der findest, Ernie. Aber Bert, ich finde die Beimer einfach wunderschön, wenn sie kotzt. Ehrlich, wunderschön. Wunderschön, wie ein Pferd. Da bist du aber der Einzige. Helga, weißt du was? Du bist wunderschön, wenn du kotzt.